In letzter Zeit sind wir häufiger mit operativen Eingriffen an den Gelenken befasst und auch mit ihrer Nachbehandlung. Hier vor allem die bekannten Hüft-Endoprothese-Operationen. Die Frage an den Orthopäden. Er geht nun nach der Art der Mobilisierung und der stufenweisen Belastbarkeit dieser Patienten. Vor allem, wann kann ein Übungsprogramm unter kurörtlichen Bedingungen einsetzen und wie sollte es beschaffen sein? Herr Kollege Kladosek, der Orthopäde der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und der uns alle beratende Orthopäde, wird dazu Stellung nehmen. Meine Damen und Herren, wenn sich die Fachprozedurierung Heilwasser gibt, hier hat wieder ein Kassettenwechsel stattgefunden. Nein, dann nur die Voraussetzung zu einer besseren Funktion vielleicht schaffen. Sie kann aber niemals in der gymnastischen Nachbehandlung ist in irgendeiner Form entraten. Die orthopädische Medizin betroffen unter Wassergymnastik zur Vor- und Nachbehandlung bei Operationen unerlässlich. Wenn dazu noch ein örtliches Einmittel vorhanden ist, können wir Nährwerte erreichen. Das heißt, wie meines Vaters wird allein, wie schon gesagt, simulieren und verstärkt auf den Erfolg. Da die Orthopädie in den letzten Jahrzehnten weit operativer geworden ist, als sie vor ungefähr einem halben Jahrhundert war, wurde ja die Bedeutung einer Nachbehandlung und auch der Vorbehandlung bewusst. Die Sozialversicherungsträger haben dies erkannt und sich dazu in Rechnung getragen. Die Vielzahl der heutigen, vor allem gelenksplastischen Operationen, Schulter-, Hüft- und Knieoperationen, gerade mit sich gebracht, dass unsere Kliniken und Spitäler raum- und personalmäßig kaum in der Lage sind, diese für den Operationserfolg so wichtigen physikotherapeutischen Maßnahmen und im Rahmen einer Beinotherapie durchzuführen. Wenn ich auf unsere Kurve hinweise, so sind wir besonders darauf eingerichtet, und auch unser Ziel ist es, die Funktion nach der Operation zu verbessern. Wir kombinieren die reine Badewärme im örtlichen Kurbad auch mit unseren therapeutischen Möglichkeiten in der Station, in einer Neubautenstation, wo nicht allzu lange Zeit in 2010 werden. Wir legen dabei auch besonderen Wert auf die benachbarten Muskeldruck- und Gelenkstätten. Ich kann jedoch, und das muss ich immer wieder betonen, ist eine nicht genug davor warnen, vor allem die postoperative Nachwärme zu früh oder zu intensiv einzusetzen. Ich habe immer wieder gesehen, dass eine zu intensive Weiterbehandlung zu Reizzuständen in den jeweiligen Gelenken mit Ergüssen und zu Schmerzen führen kann. In solchen Fällen müssen wir fast eher das Gelenk schonen und damit auch den Patienten. Es ist der Grundsatz, wie Nocere gerade in diesem Fall äußerst wichtig. Wenn die Behandlung, die postoperative Behandlung wichtig ist, ist doch die präoperative Behandlung also wichtig, denn das Bewegungsausmaß vor der Operation ist die Aufschlage für das Bewegungsausmaß nach der Operation. Zumindest in den meisten Fällen auch nicht übersteigt. Anschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass Symbiose eines Heilbades mit dem Rückzug der physikotherapeutischen Medizin zu einer großen Entlastung über Krankenanstalten geführt hat und zu einem nicht dringenden Teil der Operationserfolg stabilisieren kann. Die Indikation wann, wie früh und so weiter, wird schon gestellt. Darf ich Sie bitten, zu diesen Themen oder überhaupt zu dem ganzen Komplex Bewegungs- und Übungstherapie Ihre Diskussionsbeiträge zu bringen? Bitte, Frau Doktor, Sie wollen. Ja, Marco, wird Ihnen diese Frage beantworten? In Österreich schicken ähnlich wie die Landesversicherungsanstalten draußen in Deutschland die Pensionsversicherungsanstalten die Patienten zur Kur. Üblich ist es, dass der Patient in der Begutachtungsstation, in der fachärztlichen Begutachtungsstation durchuntersucht wird und er nach Maßgabe der Plätze dann möglichst bald zur Kur kommt. Meist verstreichen aber doch 2 bis 3 Monate. Da haben Sie recht. Bei den postoperativen Fällen haben wir es von der Arbeiterpension, aber auch von der Angestelltenpensionsversicherung so eingerichtet, dass schon das Spital den Antrag stellen kann, auch telefonisch stellen kann, sodass der Patient binnen weniger Tage in eine entsprechende Kuranstalt kommen kann. Nur ist es in Österreich noch so, dass nicht alle Spitäler das noch wissen, weil das eine relativ neue Einrichtung ist. Aber wir haben versucht, es allen Spitälern auf den operativen Stationen bekannt zu geben. In Hofgastein bei den Angestellten, bei der Angestelltenversicherung stehen immer einige Betten leer und auch bei uns in Scharlachbach versuchen wir, diese Patienten binnen weniger Tage aufzunehmen. Danke. Ist denn die Dauer der Nachbehandlung festgelegt, auch auf die Wochen, oder kann die großzügig variiert werden vom Arzt? Darf ich dazu wieder sagen, wir haben vorläufig noch hier aus äußeren Gründen, auch aus rein finanziellen Gründen, beim Patienten, beim Arbeitgeber, haben wir vorläufig noch eine Turnusdauer von 24 Tagen, die natürlich vom Kurarzt jeweils verlängert werden kann. Bitte? Darf ich dazu bemerken, dass zum Beispiel die Beobachtung gemacht wird, gerade in der Unterwassernachbehandlung, dass Behandlungen, die länger als 4 Wochen dauern, völlig sinnlos sind. Es kommt dann wieder zur Inversion. Der Patient wird entweder man reduziert die Behandlungszeit in der Zeit als solcher oder man reduziert die Behandlungsdauer, indem man jeden 2. Tag nur üben lässt. Besser ist es aber, den Patienten nicht mehr als 4 Wochen zu behandeln, dann nach Hause zu schicken und eventuell in kürzerer Zeit, nach einem halben Jahr, wieder einzubringen bzw. Aber ich habe bei der Poliomyelitis-Nachbehandlung gesehen, was über 4 Wochen rausgeht, das ist eine Intensivbehandlung. Herr Kollege Klausel, kannst du dazu? Ja, das ist auch das ein rasches Einweisen nach einer Operation hängt natürlich von der Art der Operation ab. Ich meine, bei einer Totalprothese für die 2 bis 3 Monate ohne weiteres konzipieren, bei einer Varisierung oder bei einer Faulschonstitomie würde ich doch 4 bis 6 Monate abwarten, wenn sie befestigt ist. Aber trotz Schraubenblatt und so weiter ist ja der Bruch oder der Osteotomie-Spalt immer nicht fest durchgebracht. Also insofern ist schon, so, man kann natürlich auch die Krankengymnastik im Spital durchführen, aber länger als 4 bis 6 Wochen sind die meisten dieser Patienten ja nicht im Spital, weil sie ja den Platz wieder brauchen. Und dazu sind wirklich die prophylaktischen Heilanstalten, also nennen da wirklich geeignet, wenn man eben innerhalb dieser Zeit die Durchführung, also die Einweisung durchführen kann. Dankeschön. Hat noch jemand eine Anfrage zu dem Thema Bewegungs- und Übungstherapie? Herr Professor. Ich habe insbesondere auch das Grunde von Herrn Kollegen Blanzek nur ergänzend sagen, wir sind natürlich, glaube ich, in ganz Zentraleuropa, wir sind kapitalistische Staaten. Vor dem Problem, können wir aus der kurörtlichen Behandlung wirklich eine volle ideale Rehabilitation machen? Wenn man das Wort im angelsächsischen Sinn ausdeuten wollte, also from bed to job, dass der Patient wirklich so lange aktivierend betreut wird, bis man ihm sagen könnte, jetzt können Sie heim, mit Ihrem Arbeitgeber schon telefoniert, in 8 Tagen können Sie eine vielleicht etwas reduzierte Stelle übernehmen, dann wäre das in manchem Sinne ideal. Man muss nur realistisch sein und sagen, dass wir damit raummäßig ganz rasch zu einer Dekompensation der betreffenden Rehabilitationsanstalt gelangen. Also für einzelne Fälle, ich würde da auch wieder denken, also etwa der Mann in hochverantwortlicher Stellung, der eine Endoprothesenoperation gehabt hat, zunächst in der orthopädischen und chirurgischen Klinik eine Immediatbehandlung gehabt hat, postoperativ, und dann weiter auf die Beine gestellt wird und so weit kommt, dass man ihm sagt, ja, also es ist zu verantworten, dass Sie unter einer gewissen Reduktion wieder Ihre Arbeit aufnehmen. Der geht natürlich gut und der braucht wahrscheinlich dann doch mehr als seine heiligen 3 Wochen. Nicht wahr? Wir sind immer noch in diesem 3-Wochen-Schema drin, teils aus finanziellen Gründen, teils aber auch aus der Idee, mit der Kur machen wir etwas, was den Patienten irgendwie aufrüttelt oder durchschüttelt, und dann kommt am Schluss bei der Entlassung der versprochene Weihnachtsbaum. Von dieser Idee, die uns ja das Lächeln unserer klinischen Kollegen eingetragen hat, von der lösen wir uns ja nun mehr und mehr, und wir sehen, versuchen ja zu erreichen, dass wir unseren Patienten sagen, also das trifft jetzt nicht mehr die Postoperativen, das ist mein Spezialproblem, aber im Prinzip, wenn Sie hier weggehen, muss es Ihnen so gut als möglich gehen. Es wird also nicht unser Ziel sein, Sie zunächst einmal fast auf die Knie zu bringen. Damit haben wir uns ja auch sehr viele Feinde gemacht, denn ein Teil dieser Fälle ist dann nicht nur kurativ auf die Knie, sondern definitiv verschlechtert und geht monatelang schlechter. Aber wenn man also, wenn ich jetzt noch einmal hier auf befreundetem Boden zum Fenster hinaus sprechen dürfte, würde ich sagen, es ist sicher ein Desiderat, dass wir für ausgewählte Patienten, für ausgewählte Fälle Orte auch im kurörtlichen Milieu finden und schaffen, wo eine solche Rehabilitationsbehandlung wirklich bis zu einem relativ optimalen Status möglich ist, dass man sagen kann, jetzt bedürfen Sie höchstens noch einer lockeren Kontrolle und es ist denkbar, dass Sie an die Arbeit zurückkommen. Aber wir stoßen damit natürlich an ganz komplexe Schwierigkeiten, die vom Geld bis zum Platz und notabene auch zum Mangel an Ärzten gehen. Das ist sicherlich so. Das Problem ist ja gerade eben dann auch der Anschluss vom Kurort, der für gewisse Dinge nicht entsprechend vorbereitet und eingerichtet ist, zur beruflichen Rehabilitation. Auf dieses Thema wollen wir dann ganz bewusst auch noch näher eingehen, wenn es recht ist. Ist hier noch jemand, der, glaube ich, der Herr Kollege hat noch eine. Ich habe noch eine Frage, die mal auch von dem Herrn Kollegen sprechen darf. Und zwar betrifft die Verordnung von Bädern überhaupt oder unter Wasser, Bewegungsübungen. Mir fiel auf, dass Sie davon sprachen, dass Sie anscheinend relativ häufig Kreislaufstörungen beobachten danach, nach diesen Bädern. Ich meine, im Vergleich zu CO2-Bädern müsste man doch eigentlich fordern, wenn man dem Schwefel im Prinzip eine kreislaufaktive Wirkung zuspricht, dass man dann die Temperaturen senken sollte, wie das bei den CO2-Bädern auch geschieht. Ich weiß, das Dilemma, dann verlieren Sie die Wirkung des Schwefels. Aber wenn man solche Dinge beobachtet und ich meine, wenn spontan in einem solchen Vortrag darauf eingegangen ist und wurde, dann muss man doch annehmen, dass es häufiger passiert. Sollte man dann nicht vorher eventuell die Diagnostik etwas ausdehnen und eventuell auch die Indikation etwas einschränken? Ja, wir tun das ja auch, soweit wir können. Die Patienten kommen ja alle zur Voruntersuchung und werden hinsichtlich gerade der Bewegungs- und Übungstherapie sehr streng ausgewählt. Das ist ja gerade das, gerade diese Einschränkung, die Sie hier ansprechen, für uns, das habe ich erst erwähnt, eben eine gewisse Hemmung. Wir können einen gewissen Personenkreis eben dann nicht mehr zur Bewegungs- und Übungstherapie bringen, den wir sonst vielleicht noch in dieser Form behandeln könnten. Bitte. Herr Kollege, ich habe ausschließlich den mechanischen Effekt gemeint, dass der Patient das 1,20 Meter Wasser in 3-4 Minuten, weil ich habe nicht gewusst, was ich aus dem ganzen Komplex rausgreifen soll, aber die Wasserdicke ist 1,20 Meter, die Durchschnittsgröße ist der Patient ist ungefähr 75, 73 groß. Also ist er bis zur Hälfte mit dem Wasser, eventuell etwas unter der Brust. 10 bis 25 Minuten, die Badezeit ist ersteigend bis zur Bädermitte, aus dem Wasser raus, das Blut versackt in die Beine und ist ein rein mechanischer Effekt. Und dadurch kommt es zu dem Schwarzen, zu den Schwimmbocken und so weiter. Und deswegen geht es auch sehr rasch wieder zurück, wenn er flach gelegt wird und die Beine hochgeladen. Das sind nicht, weil er hypoton ist oder sonst etwas, sondern auch der Normoton ist leicht labile. Das kommt nicht vielleicht in der Woche ein, dass man einen Patienten kriegt, bei dem es passiert. Aber es kommt immer wieder vor. Ich habe deswegen angeführt, dass man sich nicht schrecken braucht, wenn sowas passiert. Wenn man Bescheid weiß über Kreislauf und Blutdruck etc. von den Patienten. Nicht, dass man überrascht wird durch irgendetwas anderes. Oder wie es mir mal passiert ist, plötzlich stoppt einer in der Bewegungsübung, wird rot, starrt vor sich hin, ich rufe ihn an, errötet sich nicht im nächsten Moment. Hat sich schon geschmissen. Also ich habe ihn noch erwischt, bin sofort hinein, bei den Haaren Kopf rausgehalten und gab es in den Becken, wäre einer hergegangen, hätte auch zugegeben, was er plötzlich an. Also die Patienten, die hier angesprochen sind, glaube ich, sind in erster Linie, also auch meine eigene Erfahrung, morphologisch und funktionsmäßig, sonst kreislaufgesunde, die vegetativ labile, nicht nur Hypotoniker, aber natürlich sind die Hypotoniker besonders anfällig, wenn plötzlich diese Entlastung des hydrostatischen Wasserdrucks stattfindet. Aber sie machen uns eigentlich, und das ist vielleicht die Antwort an Sie, sie machen uns eigentlich im Prinzip nicht wesentlich zu schaffen. Weil wir vorher schon jene Patienten, die morphologische, organische Veränderungen haben, ja aussehen. Bitte, noch eine Frage, Frau Gerber, bitte. Eine Frage, ich muss direkt an den Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Gerade die chronischen Lungenleiden mit Korpulmonale sind mit größter Vorsicht zu einer Barbekur zu schicken. Wir sehen immer wieder auch in Fällen, wo wir glauben, dass keine wesentlichen Diffusionsstörungen vorhanden sind, wir können ja nicht jeden Patienten immer komplett durchuntersuchen lassen, sehen wir immer wieder Unverträglichkeiten. Ich würde also gerade bei Lungenstauungen, chronischen Korpulmonale, würde ich sehr empfehlen, eine ganz genaue Diagnostik durchzuführen und mit der Bewegungs- und Übungstherapie schon gar in einem warmen Wasser, etwa mit 36 Grad, sehr zurückhaltend zu sein. Ich glaube, dann dürfen wir dieses Thema abschließen. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist ja schon angeklungen, dass natürlich die Bewegungs- und Übungstherapie hier nicht ihr Ende finden darf, sondern dass das ein Anliegen ist, eine Rehabilitation als Dauerauftrag sozusagen und gleichzeitige Zweitprävention, das ist ja selbstverständlich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Weiterbewegung, diese Aktivierung des Patienten aufgrund unserer Information und Motivation des Patienten geschehen wird. Und dass gerade dieses Informieren und Motivieren eine der Hauptaufgaben des frühärztlich tätigen Arztes ist. Gerade beim Bechterew kommt ja das sehr zum Tragen, der ja unbedingt eine entsprechende Bewegungstherapie auch für später hat. Nun, wenn es aber dem Kurarzt nicht gelingt, den Patienten zur Mitarbeit oder zur selbstständigen Rehabilitation anzuhalten, kann es zum fortschreitenden Leistungsverlust kommen. Der führt dann unter Umständen zu negativen Sanktionen aus der Gesellschaft. Er sinkt ab in niederere soziale Bereiche. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die dann eine sozialtherapeutische Konsequenz erfordert und die lautet differenzierte Berufsentfaltung. Und dazu darf ich vielleicht meinen Kollegen Romacco, den Chefarzt der Pensionsversicherung Anstalt der Arbeiter, kurz bitten, über Ablauf und Probleme dieser beruflichen Rehabilitation zu sprechen. Vielleicht wäre es auch von Interesse für die Kollegen aus der Bundesrepublik, zum Aufbau der österreichischen Sozialversicherung ganz kurz Stellung zu nehmen. Ja. Die österreichische Sozialversicherung hat einen sehr innigen Kontakt mit dem Kurort Bad Schallerbach, das weiß unser Herr Kurdirektor bestens. Ich darf sagen, dass allein von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter mehr als 3.500 Patienten pro Jahr hierher nach Schallerbach geschickt werden. Wir in Österreich, wir haben nur ein kleines Land. Es ist wesentlich kleiner als Bayern. Wir haben aber dafür mehr als 35 Sozialversicherungsträger. Die sind alle selbstständig, haben einen eigenen Direktor, Chefarzt, Verwaltungsausschuss und so weiter. Sind aber in einem Dachverband, dem sogenannten Hauptverband der Sozialversicherungsträger, zusammengefasst. Der hat aber nur eine beratende Funktion. Wir haben in jedem Bundesland, also 9 Bundesländer haben wir 9 Gebietskrankenkassen, so wie Ihre Ortskrankenkasse. Wir haben weiters die verschiedenen Betriebskrankenkassen, St. Paris und Wiener Verkehrsbetriebe, Ankerbrot. Wir haben die verschiedenen Pensionsversicherungsanstalten, auch der Bauern und der Arbeiter, der Angestellten. Wir haben weiters selbstständige Bundesangestellte. Also es ist sehr reichlich vorhanden und man bemüht sich nun in Österreich, diese vielen Sozialversicherungsträger doch ein wenig zu verkleinern. Ich darf noch etwas erwähnen, das vielleicht eben erwähnenswert ist. Unsere österreichischen Sozialversicherungsträger haben alle eine Selbstverwaltung. Das heißt, in gewissem Maß sind Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in den Verwaltungsausschüssen drinnen. Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses ist eigentlich der Chef, während der Direktor der Sozialversicherung nur der leitende Angestellte ist und dem Vorsitzenden zu gehorchen hat. Das wäre ganz kurz über die Sozialversicherung. Bezüglich der beruflichen Rehabilitation darf ich sagen, wenn der Patient medizinisch, auch kurmäßig, optimal rehabilitiert ist, so soll möglichst bald schon gleichzeitig damit auch die berufliche Rehabilitation einhergehen. Wir haben in Linz ein Rehabilitationswerk vom Land und von der Arbeiterkammer zusammen betrieben, wo körperlich und geistig geschädigte Rehabilitanten arbeiten können. Derzeit haben wir 100 Rehabilitanten. Im Endausbau, also im Laufe des heurigen, Anfang nächsten Jahres, werden wir 500 Rehabilitanten dort haben. Dieses Reha-Werk, Rehabilitationswerk, umfasst zwei Abteilungen. Erstens die geschützte oder beschützende Werkstätte und zweitens die eigentliche Rehabilitationsabteilung. Was ist nun beschützende Werkstätte? Ein Behinderter, sagen wir ein behandelter Epileptiker, ein behandelter Schizophrener, kann mit dem Arbeitstempo nicht mehr mit. Er möchte noch gerne arbeiten, er kommt aber nicht mehr mit. Er wird von einer Stelle zur anderen geschickt, er wird da und dort entlassen, nach 3-4 Wochen, er kommt nicht mit. Wir werden also den Patienten früher oder später pensionieren müssen oder er braucht der Fürsorge anheim. Im Rahmen dieser beschützenden Werkstätte haben wir nun Tischlerei, Dreherei, Schlosserei, wir haben eine Silberschmiede, eine EDV-Abteilung, wir haben Lackiererei, also alle die Werkstätten, wo ein Behinderter auch arbeiten kann. Ein Beispiel nur, ein mäßig debiler kann Beilagscheiben, die müssen ja nicht so ganz genau sein, mit 65 mm drehen. Er wurde angelernt vom Meister 3, 4, 5 Tage, wird auch immer beaufsichtigt und dreht dann eigentlich diese Beilagscheiben, man kann sagen, ruhig, ja raus, ja rein, bestens und kommt an die Leistungen eines normalen Arbeiters bis zu 80-85% heran. Wenn nun aber diese Beilagscheibe nicht mehr 65, sondern 75 mm groß ist, braucht er mindestens 8 bis 14 Tage, bis er wieder umgestellt ist, dass er wieder seine alte Leistung erreicht. Das heißt, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kann der nicht mehr arbeiten, in der geschützten Werkstätte schon. Er wird dort entlohnt, er bekommt den kollektivvertraglich niedersten Lohn und wird dadurch auch angespornt, mehr zu tun, weil er dann irgendwann doch mehr bekommt. Das heißt, er fällt negativ nicht der Fürsorge oder der Pensionsversicherung anheim, sondern er verdient ja selbst schon. Und das psychische Moment ist dann auch, denn die Debilen sind nicht so debil, dass sie nicht selber das Geld kennen und wissen, was es heißt. Und sie bestätigen sich ja dann auch selbst. Das ist die beschützende Werkstätte, da kann so ein Rehabilitant oft Jahre oder sein Leben lang arbeiten. Er kann aber auch manchmal, wenn er sich doch nach Jahren bessert, in die Abteilung Rehabilitation aufsteigen. Was ist das? Kurz wieder ein Beispiel. Ein Fleischhauer, 35, 40 Jahre alt, muss schwer schleppen, das Fleisch aus dem Eiskasten raus und verteilen, hat eine höhergradige, schwerere Spondylarthrose. Wenn er weiterarbeitet, so wird er in einigen Jahren pensioniert werden müssen, vorzeitig. Und da soll die Rehabilitation eingreifen. Der soll umgeschult werden auf irgendeinen Posten, den er geistig aber auch erlernen kann. Wir im Reha-Werk haben nun eine Möglichkeit in Zusammenarbeit mit dem Großrechner in Heidelberg, das ist ein ganz großes Rehabilitationszentrum, mit 16 Terminals 56 zukunftsorientierte Lehrberufe abzurufen. Das heißt, was ist ein Terminal? Das ist eine Schreibmaschine, wo der Rehabilitant sein Programm, an dem er arbeitet, auch wenn man einfache Rechnungen oder Rechtschreiben, abrufen kann. Da weiß er schon seine Tasten und der Computer arbeitet, sein Lehrer arbeitet nun mit ihm. Kleines Beispiel wieder, 5 und 3 soll er rechnen und er schreibt 7, daraufhin antwortet in der Computer auf dieser Schreibmaschine, es ist kein Meister noch vom Himmel gefallen, schauen Sie auf Seite 5 in dem Buch nach. Und so arbeitet dieser Computer mit dem Rehabilitanten täglich 1 oder 1,5 Stunden. Das soll nicht den Lehrer ersetzen, sondern das stumpfsinnige Eintauchen erleichtern. Wir haben dort zukunftsorientierte Lehrberufe. denn der Rehabilitant soll ja noch in 10 Jahren auch arbeiten können. Wenn wir den aber zu einem Tischler machen, der heute schon nicht gefragt ist, ist das eigentlich relativ sinnlos. Noch etwas Günstiges ist, dass diese ganzen Einrichtungen, die tagsüber von diesen Rehabilitanten gebraucht werden, abends dann auch noch für die Erwachsenenbildung im Rahmen des Berufsförderungsinstitutes auch noch ausgenutzt werden. Wir haben also einen, sagen wir, dreifachen Effekt. Das wäre danke. Danke für das sehr interessante Referat. Und auch gleich weitergehen, Herr Kollege Kugler, Sie vertreten den bäuerlichen versicherten Kreis. Ergeben sich aus den Besonderheiten dieses Berufsstandes auch spezielle sozialmedizinische Probleme und wie lautet Ihr sozialmedizinisches Anliegen? Ja, wir vertreten also die bäuerliche Bevölkerung in versicherungsrechtlicher und sozialmedizinischer Hinsicht und wir sehen eine besondere Aufgabe zur Sozialmedizin darin, die theoretischen und praktischen Erkenntnisse der Medizin, insbesondere hier der Balneotherapie oder der Balneologie, so auf die sozialen Gegebenheiten unserer Bevölkerungsgruppe umzulegen, dass dadurch eine bestmögliche Prävention und Rehabilitation erzielt wird. Es handelt sich ja vorwiegend um chronische Leidenszustände. Für die Wirksamkeit eines Heilverfahrens ergeben sich also sozialmedizinisch gesehen einige besondere Anliegen für uns. Erstens die Kur eingebaut in eine sinnvolle Langzeitbehandlung. Dazu ist schon zu sagen, dass es oft bei der bäuerlichen Bevölkerung, bei den in der Landwirtschaft tätigen Leuten, mangelt an einer entsprechenden Vorbehandlung. Wir gehen also von dieser Forderung weitgehend herunter und nehmen auch Versicherte zum Kurgebrauch an, die nicht entsprechend noch ausgiebig und erschöpfend vorbehandelt sind. Ich werde Ihnen kurz erläutern, warum. Ein zweites ist die Kur als Anschlussheilverfahren. Wie wir heute schon erörtert haben, sind wir tatsächlich bestrebt, für unseren Versichertenkreis die Möglichkeit zu schaffen, unmittelbar aus dem Krankenhaus zum Heilverfahren zu kommen und zu gelangen. Das erfordert gewisse organisatorische Reglementierungen, die aber getroffen wurden, wie auch Kollege Romacco Ihnen schon versichern konnte. Allerdings bedarf es eines ständigen Kontaktes, und das ist die besondere Aufgabe des Sozialmediziners, einerseits mit den Versicherten, um sie mit den Möglichkeiten bekannt zu machen, und andererseits mit den Ärzten vor der Kur und im Anschluss an die Kur und insbesondere mit den Kurärzten selbst. Wir sind also ständig mit den Krankenhäusern in Kontakt, weil es tatsächlich so ist, dass durch die Krankenhäuser ein großer Ärzte-Durchzug geht. Nur wenige Kollegen dort stationär sozusagen sind und immer wieder neu ins Bewusstsein gerufen werden muss, dass diese Möglichkeit einer unmittelbaren Übergabe eines Patienten an ein Heilverfahren, an ein Kurheim besteht. Hier ergibt sich dann die Frage der Verlängerung, die auch schon gestellt wurde. Und diese Verlängerung ist derzeit bei uns verwirklicht. Dahingehend, dass der Kurarzt auch einen zweiten Turnus, wie wir das nennen, verlängern kann. Es ist also ein Mischsystem. Dadurch wird die ganze Kurordnung nicht restlos zerstört, denn ein fließender Betrieb im Krankenhaus würde also dem, was man als Kurmilieu anspricht, nicht unbedingt förderlich sein. Ein dritter Punkt ist die Kur als klar umrissene Diagnostik, mit klar umrissener Diagnostik und mit ganz besonders betont individuell abgestimmtem Behandlungsprogramm. Viertens wünschen wir uns als besonderes Anliegen die Kur als gebundenes und kombiniertes Heilverfahren, weil die Durchführung und die Überwachung besser garantiert ist. Fünftens die Kur als Umstellung der Bewusstseinslage unserer Bevölkerung, nicht unseres Versichertenkreises insbesondere. Wir sind nicht in der Situation, dass sich die Leute zum Heilverfahren drängen, sondern wir müssen sie im Sinne einer Früherfassung mühsam für das Heilverfahren gewinnen. Es sind also außerordentliche strukturelle soziologische Unterschiede zu berücksichtigen, wenn wir unsere theoretischen Erkenntnisse in der Lebenspraxis wirksam werden lassen wollen. Und das ist eine besondere Aufgabe der Sozialmedizin, hier also den Vermittler zu machen. Es bedarf einer engen Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten und die Einstellung unserer Kollegen am Lande draußen ist gegenüber dem, was man Federkur oder Kuraufenthalt nennt, ganz außerordentlich verschieden. Es gibt Kollegen, die einem Kurgebrauch absolut ablehnend gegenüberstehen, schon aus der gesunden Verhaltensweise heraus, dass hier die Kommunität einen zusätzlichen Urlaub bezahlen müsste und dass das medizinisch nicht vertretbar sei zu fördern. Das trifft nun für unseren versicherten Kreis in gar keiner Weise zu. Die Leute kommen zu spät zum Heilverfahren, sie stehen dem Heilverfahren skeptisch gegenüber und den wesentlichen Erfolg im Heilverfahren sehen wir bei entsprechend möglicher Abwicklung darin, dass die Bewusstseinslage, das Gesundheitsbewusstsein dieses einzelnen Menschen, sein Verständnis für die Wirksamkeit von Heilmaßnahmen unter den günstigen Voraussetzungen der Durchführung geweckt wird und er mehr Beachtung für die Zukunft seinem Leidenszustand schenkt. Das bedarf auf der anderen Seite einer engen Zusammenarbeit mit den am Kurort tätigen Ärzten. Wir sehen also sozialmedizinisch den Erfolg des Heilverfahrens durch die Herbeiführung einer Verflechtung zwischen Patient mit seinem behandelnden Arzt und Kurort mit der Kurärzteschaft. Das ist also ein ganz besonderes Anliegen. Praktisch wird das so verwirklicht, dass wir immer wieder Gruppen von Kollegen mal einladen, einen Tag mit uns am Kurort zu verbringen, so wie Sie es nun intensiv machen, dort flüchtig und der Erfolg ist ganz ausgezeichnet. Die Indikation wird neuerlich sehr lebendig. Aus der theoretischen Vorstellung wird also die praktische Handhabung. Der Praktiker draußen soll den Kurarzt kennen, dann hat er mehr Vertrauen zur individuellen Anwendung der Kurtherapie. Denn von der individuellen Anwendung, das haben Sie heute aus vielfachem Mund gehört, hängt ja der Erfolg ab. Nicht zuletzt möchte ich Ihnen sagen, dass wir über Antworten einen Patienten als Persönlichkeit im Kurheilverfahren. Sicherlich spielt für uns der diagnostische Begriff der Krankheit eine Rolle, aber in die Kur hinein, in das Heilverfahren, geht ein kranker Mensch. Und dieser kranke Mensch, diese Persönlichkeit bedarf nach unserer vielfach erlebten Auffassung auch der Gesamtpersönlichkeit des Arztes, um das Heilverfahren sozialmedizinisch vertretbar und wirksam zu machen. Die medizinischen Voraussetzungen dafür gibt uns seit Jahren an der Spitze Herr Professor Ott. Die praktischen Verwirklichungen sind aufgeteilt auf den behandelnden Arzt, die sozialmedizinisch Tätigen und die Kurärzteschaft, mit der wir hier in Schallerbach, wie Sie aus den Zahlen, die wir hier zur Kur her anvertrauen, ersehen können, ausgezeichnet zusammenarbeiten. Darf ich bitten, zu diesem letzten Themenkomplex um Ihre Antworten und Beiträge? Wie sieht es mit der internationalen Zusammenarbeit aus? Haben Sie zum Beispiel Verträge mit deutschen Versicherungsträgern? Haben Sie, wie sieht es zum Beispiel aus, ich denke da an die Tschechoslowakei, an die alten Tradition? Wenn großen Namen versehenen Wälder wie Marienbad, Karlsbad und so weiter, bestehen dort Möglichkeiten, Patienten mitzuschicken, auf Kosten der Versicherungsträger von Ihnen aus, wie sieht es von Ihnen aus, von dort aus und von uns zu Ihnen und so weiter. Dazu darf ich sagen, wenn es notwendig wäre, haben wir einen Weg. Wir haben aber auch ein österreichisches Karlsbad, wenn ich es so erwähnen darf, das ist Bad Aussee. Ist eine Glaubertragsquelle, die etwa mit, zwischen Karlsbad, Mergentheim und Rogaška-Slatina steht. Sie ist salzreicher als Karlsbad. Wir haben die Möglichkeit, auf dem Weg der Gebietskrankenkassen Patienten in das Ausland zu schicken, und es werden auch geschickt nach Rogaška-Slatina, nach Karlsbad, Christian. Das sind aber nur vereinzelte Fälle. Wir sind in Österreich in der glücklichen Lage, relativ viele Heilbäder zu besitzen. Ich darf nur erwähnen, Bad Hall, wo Sie ja heute Nachmittag hinfahren werden, Gastein, Bad Ischl, dann Baden bei Wien, Deutsch-Altenburg und so weiter und so weiter. Wir haben es eigentlich bisher nicht notwendig gehabt, Patienten ins Ausland zu schicken. Herr Professor Ott, Sie wollen noch kurz. Bitte? Ja, ich glaube, Sie waren aber erst der Nächste, nicht? Der Kollege? Herr Kollege Kunkel, ich wollte fragen, Ihre sehr interessanten Ausführungen, die beziehen sich also gezielt auf die Versicherten aus bäuerlichen Linien. Denn der Anspruch, oder die, sonst wäre das also für die Bundesdeutschland tätige Kollegen außerordentlich interessant, dass Ihre Versicherten darauf hin, auf Sinn und Möglichkeit des kurortischen Heilverfahrens hingewiesen werden müssen. Wir ringen ja doch also großenteils mit dem Problem des begehrlichen Versicherten. Also selbstverständlich sehr viele, die ihre Kuren, ihre Heilverfahren aus bitterer Not bekommen, das setze ich voraus, das ist ganz klar. Und diese Rentenversicherungsgesetzgebung ist ein großes Werk, das auch jeder kritische, auch sozial kritische Mediziner auch in Bundesdeutschland sicher bejahen wird. Aber dass wir doch eine Anzahl Patienten haben, mit denen mit allen Drücks und allen Pressionen, denn ihre alle zwei Jahre erfolgenden Zusatzferien auf Kosten der Allgemeinheit bekommen, das trifft für die Mehrzahl der Versicherten in der Bundesdeutschland zu. Wir haben aber Andeutungen gehabt, zum Beispiel von der LVA Hessen, dass auch dort etwa die Bauernfrau mit der rheumatoiden, auch mit der primär chronischen Polyarthritis, viel zu spät oder gar nicht zum Heilverfahren kommt. Würde das also diese Situation bei Ihnen hauptsächlich zutreffen? Ja, dass diese Reserviertheit gegenüber der Inanspruchnahme des Heilverfahrens trifft, zunächst nach meinem Einblick nur den mir zugänglichen beobachteten Versicherungskreis der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Ich weiß aber aus Kontakten mit Kollegen Romacco, dass auch in seinem Versichertenkreis, der also die Gesamtarbeitnehmerschaft betrifft, nur ein relativ geringer Prozentsatz, die das Heilverfahren ausnützt. Vielleicht liegt es an der Gebundenheit des Heilverfahrens. Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ist ja führend in der Errichtung gebundener Heilanstalten und wir sind hier also nachgefolgt und haben gleichgezogen. Und das spielt natürlich für den Versicherten eine große Rolle. Und sehen Sie, dort liegt auch der Schlüssel. Wir haben grundsätzlich, wie Kollege Romacco sagte, die Möglichkeit, Auslandskuren zu gewähren. Wir sagen aber den Versicherten, und da macht sich eine gewisse Begehrlichkeit schon breit, um mal auf Kosten der Sozialversicherung einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Da sind wir außerordentlich zurückhaltend. Ich muss das nun im internen Kreis so sagen, wie das ist. Und zwar deswegen, ich erkläre das also meinen Bauern, wenn ich das so sagen darf, ganz ländlich. Und Sie verzeihen, wenn ich das hier sage. Ich sage, schaut, wenn Sie einen großen Stall bauen mit modernen Einrichtungen, dann werden Sie Ihre Kühe nicht zum Nachbarn geben. Verstehen Sie? Es sind ja Ihre Gelder, die Sie investiert haben in die Kureinrichtungen. Und daher müssen Sie bei gleichen Möglichkeiten Ihre Wahl einschränken und die Kur in Ihrem Institut absolvieren. Wir müssen der Realität Rechnung tragen. Das Wunschbild immer an die Notwendigkeit angleichen. Ich glaube, Kollege Romacco wollte dazu noch etwas sagen. Ich kenne das Problem in Deutschland. Wir sind in Österreich leider schlechter dran. Ein Arbeiter, der 24 Tage zur Kur hierher fährt, verliert im Durchschnitt 2000 Schilling während dieser Kur. Er bekommt sein Gehalt nicht weiter, sondern er kriegt nur Krankengeld oder Familiengeld. Ja? das scheint auf der einen Seite erfreulich zu sein. Ist es aber auf der anderen Seite nicht, weil wir sehr oft Patienten viel später bekommen, als sie kommen sollte. Also es ist nicht nur sehr erfreulich. Wir wissen um ihre Nöten, aber bei uns ist es nicht sehr gern gesehen, wenn der Patient statt im Beginn erst in einem Stadium seiner Arthrose daherkommt, dass er die Finger nicht mehr bewegen kann. Das ist die andere Seite. Wir können nur den Versicherten die Kur geben, der Gattin nicht. Die Gattin kann bei der Gebietskrankenkasse ansuchen, da bekommt sie nur die Hälfte bezahlt. Das ist die zweite Seite. Wegen der gebundenen Anstalten darf ich doch sagen, wir haben bereits im Jahr 1951 die erste komplexe Kuranstalt in Bad Ischl in Helios eröffnet. Könnten Sie den Terminus erklären? Ich glaube, den bundesdeutschen Kollegen ist das nicht ganz, oder mir ist das aber so. Ja, die komplexe Kurbehandlung heißt, dass man das heißt unsere Sonderheilanstalt, wo die Patienten den ganzen Tag relativ beschäftigt werden. Also geschlossene, praktisch nicht die freie Kur, nicht der Pensionsaufenthalt, sondern geschlossene. Sie werden heute zum Beispiel so eine gebundene Kuranstalt jetzt gleich mal nachher sehen, wo der Patient eben angehalten wird, seine Mahlzeiten unbedingt zu dieser Zeit einzunehmen, seine Ruhezeiten einzunehmen und seine Behandlungszeiten genau auch einzuhalten. Ursprünglich haben wir die Herz-Kreislauf-Heilstätten auch vor etwa 14, 15 Jahren begonnen, auch in gebundener Form. Und diese Herz-Kreislauf-Heilstätten, wir haben jetzt zwei, sind überfüllt. Echt überfüllt und werden von anderen Sozialversicherungsträgern auch benutzt. Die Bundesangestellten schicken uns, die Lehrer, die Eisenbahner, alle schicken in unser Herz-Kreislauf, besonders die Anschlussheilverfahren. Okay? Also 3-4 Wochen nach dem Herzinfarkt. Also ich glaube, die Zukunft ist nur das Gefundenheit. Danke. Ich glaube, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Entschuldigen Sie, dass ich auf die Zeit drücke. Wir haben ja noch Verschiedenes vor. Ich nehme an, es wird sich niemand mehr zur Diskussion melden. Und wenn, können wir das vielleicht mittags dann privat aussprechen. Sie haben gesehen, worauf es ankommt. Wir wollten Ihnen nur zeigen, vor allem demonstrieren auch die Zusammenarbeit, wie wichtig diese Zusammenarbeit ist bei der Indikationsstellung, bei der Arbeit am Kurort und auch hinterher. Vielleicht darf ich hier noch etwas anschneiden. Wir haben eine Schwierigkeit im Kurort. Die Patienten, die hier zur Privatkur kommen, die also ihre Sache selbst bezahlen, sind wir ganz offen schlechter dran als mancher Patient in einem erstklassig eingerichteten Haus der Sozialversicherung. Und es wird unsere Aufgabe mit sein, in der Zukunft auch hier nachzuziehen, um sowohl diagnostisch als auch in der Therapie hier einigermaßen einen Gleichstand wiederherzustellen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, vor allem den Diskussionsrednern allen und vor allem auch Ihnen für Ihre Geduld. Und es bleibt mir eigentlich nur der Wunsch an Sie, dass Sie noch recht nette Stunden hier in Schallerbach verbringen und dass Sie vielleicht einige verwertbare Eindrücke mit nach Hause nehmen können. Danke. Nur einen Augenblick bitte ich um Ihr Gehör. Wir treffen uns jetzt unten hier in der Halle zu einer Führung durch die hiesigen Kurmittelanlage. Etwas gedrängt. Wir zeigen das Essentielle, ein Beispiel eines Gemeinschafts-, eines Gruppenbades, das Beispiel eines Einzelbades und das eines Bewegungsbades. Und wir treffen uns bitte dann hier anschließend draußen bei den Autobussen und Sie werden mit den Bussen in das Kurheim 1 der BVA hinausgeführt zu einer Besichtigung. Und fahren mit den Bussen wieder zurück in das Hotel Victoria, wo der Kurfürst seinen Mittagstisch bittet. Okay.